მე მინდა მივესალმოთ ამ მოსავლელს, რომლებიც ახლა კონცერტს ატარებენ. 18 Uhr vor dem Parlament in Georgiens Hauptstadt Tiflis. Allabendlich treten hier die Anführer der Opposition vor das Volk, kommentieren die Politik der Regierung, wiederholen ihre Forderung nach dem Rücktritt von Präsident Saakaschwili. Mal kommen wenige hundert Zuhörer, mal ein paar tausend. Der Verkehr auf dem Rustaveli-Prospekt, dem Prachtboulevard in Tiflis, ist seit Wochen lahmgelegt. Käfige blockieren die Straße, improvisierte Zellen, aufgestellt von der Opposition. Ihre Aktivisten, Monarchisten, Republikaner, Nationalisten und andere widersprüchliche Strömungen möchten damit auf die ihrer Ansicht nach diktatorischen Zustände im Land aufmerksam machen. In einer der Zellen lebt Alik. Er ist im April, als die Proteste begannen, mit 12 Gleichgesinnten aus einer Kleinstadt in die Hauptstadt gereist, um sich der Bewegung anzuschließen. Seitdem harrt er vor dem Parlament aus, ohne Dusche, ohne Toilette. 2 Feldbetten stehen in der Zelle, ein umgedrehter Karton. Es riecht nach Schweiß. Ich bin arbeitslos, dabei habe ich 2 Hochschulabschlüsse. Ich bin Ökonom und Jurist. 2003 habe ich meinen Job verloren. Er, Saakaschwili, ist an die Macht gekommen und das war's für mich. Er denkt, wir sind schon alt und werden nicht mehr gebraucht. Aber bin ich etwa alt? Ich bin erst 48. Alik hat früher in der Finanzverwaltung gearbeitet. Er ist den radikalen Reformen Saakaschwilis zum Opfer gefallen. Leute wie er machen den großen Teil derer aus, die Tag für Tag auf den Straßen von Tiflis gegen den Präsidenten protestieren. Bisher allerdings beißen sie auf Granit. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, denn Saakaschwili hat erst vor wenigen Tagen wieder bekräftigt, dass er dem Druck der Straße nicht nachgeben werde. Vorgezogene Neuwahlen seien völlig inakzeptabel, nicht zuletzt wegen der schwierigen wirtschaftlichen Situation. Allerdings scheint er zu Reformen bereit. Die Regierung hat eine Kommission ins Leben gerufen, die die Verfassung überarbeiten soll. Teile der Opposition wollen deshalb mit Saakaschwili verhandeln. Einmal schon haben sich einige von ihnen mit dem Präsidenten getroffen. Irakli Alassania von der Allianz für Georgien, einer der gemäßigten Oppositionellen, verbucht das als Erfolg. Die Regierung hat erkannt, dass zum Beispiel beim Wahlrecht etwas geändert werden muss. Wir haben vorgeschlagen, außerdem über Probleme in der Justiz und über Pressefreiheit zu reden. Wir müssen zu konkreten Ergebnissen kommen und diese in der Öffentlichkeit bekannt machen. Nur so können wir verhindern, dass die Proteste eskalieren. Aber längst nicht alle Oppositionsführer sind gesprächsbereit. Eka Beselia von der Bewegung für ein geeintes Georgien zum Beispiel ist es nicht. Ich weiß genau, dass solche Verhandlungen zu nichts führen. Natürlich muss man irgendwann verhandeln, aber nicht jetzt, nachdem wir 2 Monate ununterbrochen dafür demonstriert haben, dass Saakaschwili zurücktritt. Sie habe kein Vertrauen zu Saakaschwili, so Beselia. Ihre Parteimitglieder würden von den Sicherheitsbehörden terrorisiert. Dutzende seien in den letzten 2 Monaten am Rand der Demonstrationen zusammengeschlagen worden. Doch so einfach ist es nicht. Die derzeitige Regierung, selbst einst mit Straßenaktionen an die Macht gekommen, gibt sich große Mühe, im Umgang mit den Dauerdemonstranten demokratisch zu wirken. Das georgische Gesetz erlaubt zwar, dass Menschen Massen Straßen blockieren, die Demonstranten dürfen dazu aber keine künstlichen Barrieren zu Hilfe nehmen. Die georgische Polizei hätte also das Recht, die Käfige zu entfernen. Sie tut es aber nicht. Am heutigen Dienstag hofft die Opposition, noch einmal mehrere tausend Menschen auf die Straße zu bringen. Der arbeitslose Alik gibt die Hoffnung nicht auf, dass sie ihr eigentliches Ziel, Saakaschwilis Rücktritt, doch noch erreichen. Früher oder später. Wir wollen, dass er geht, friedlich geht, ohne dass jemand zu Schaden kommt, ohne Blutvergießen. Derzeit sieht es allerdings eher so aus, als würden die Proteste im Sand verlaufen und die Käfige bald abgebaut.